genau das brauchen wir eigentlich auch. Wir müssen ja sicherstellen, dass unsere Mini-Organe so wachsen, wie sie wachsen sollen. Also für den Kontext, das kann manchmal 40, 50 Tage dauern, bis wir tatsächlich so weit sind, dass wir sagen, hey, das Organ ist, ich sag mal, erwachsen. Jetzt könnt ihr damit eure Medikamente testen. Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf die Ideencouch. Heute ist Lukas bei Jan zu Gast. Lukas ist Mediziningenieur und hat gemeinsam mit zwei weiteren Gründern das Healthtech-Startup More gegründet. More stellt Mini-Organe aus menschlichen Zellen her, die als Alternative zu Tierversuchen in der Medikamentenentwicklung eingesetzt werden können. Die Idee kam Lukas während eines Forschungsaufenthalts in Australien, bei dem er sich mit dem 3D-Druck von Zellen und Gewebe beschäftigte. Zusammen mit seinen Co-Foundern hat er in den letzten Jahren an einem Prototypen gearbeitet und konnte bereits den ersten Verkauf tätigen. Jetzt steht die Skalierung an. Lukas berichtet über die Erfahrung beim Aufbau eines Startups, den Kontakt mit potenziellen Kunden und Investoren sowie Learnings beim Verkauf der innovativen Roboter für die Zellkultivierung. Wie Lukas und sein Team More auf Kurs bringen und das enorme Marktpotenzial nutzen können, erfahrt ihr jetzt. Auf geht's! Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut sich das Ideencoach-Team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Bewertung und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich selbstständig werden. Lukas, herzlich willkommen auf der Ideencouch. Moin, freut mich. Ja, draußen Schneegestöber, du hast es trotzdem zu uns geschafft. Erzähl, wieso muss es die Firma geben, die ihr gerade aufbaut? Unsere Firma muss es geben, weil wirklich ja, sich in diesem Forschungsfeld, also dieser Entwicklung von Medikamenten, seit ganz vielen Jahren nichts getan hat und wir da ein riesen tatsächlich Impact-Thema sehen, was in der Industrie einfach akzeptiert wird. Und das sind eben genau diese Tierversuche. Ja, also es ist vollkommen normal. Jeder Biologe wahrscheinlich in seinem Doktor hat mal mit Mäusen gearbeitet, hat die aufgeschnitten, hat da irgendwelche Sachen entwickelt, erforscht und dann ja die Maus auch am Ende des Tages eben getötet. Und das ist ein Ding, das sehen viele nicht, wie normal es noch ist, auch wie notwendig es tatsächlich noch ist. Aber wir haben eben gesagt, gut, die Technologien, solche Sachen zu ersetzen, sind mittlerweile da. Warum kommen die nicht am Markt an? Ja, super. Und dann kommen wir vielleicht da sofort zum Angebot. Was bietet ihr jetzt an? Also keine Mäuse, wie ich verstehe. Genau. Wir bieten praktisch die Alternative zu Mäusen an. Das sind sogenannte Mini-Organe aus menschlichen Zellen, die wir im Labor züchten können. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel für ein neues Gehirn, sag ich mal, für ein Mini-Gehirn, würden wir Hirnzellen zum Beispiel direkt von einem Patienten nehmen oder aus standardisierten wirklichen Banken, das ist wie eine Blutbank im Krankenhaus, würden wir diese Zellen nehmen und kultivieren in unserer Plattform, sodass an diesen Mini-Organen dann am Ende des Tages die gleichen Tests gemacht werden können wie an einer Maus. Und somit können wir das eben als Alternative und langfristig hoffentlich auch als Ersatz wirklich etablieren. Genau, da glaube ich, gehen wir nochmal rein. Also das eine ist ja, dass ihr nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast mir auch ein Geschäftsmodell kann was geschickt, dass ihr nicht, ihr verkauft nicht die Organe, ne, die gezüchteten Mini-Organe, sondern ihr verkauft Roboter, mit denen die gezüchtet werden können. Und dann stand da so schön die Verbrauchsmaterialien, also wahrscheinlich das, was man in den Roboter reintut und wie man den füttert und so weiter, damit dann Organe entstehen. Habe ich es richtig verstanden? Ja, das ist richtig. Der Hauptpunkt ist wirklich dieser Roboter. Das ist wie eine kleine Fertigungsstraße, sag ich mal, für diese Organe. Und dann ist es eben auch, ja, das der heilige Gral, sag ich mal, in der Laborforschung sind wirklich diese Verbrauchsmaterialien, dass wir es vermeiden, Kontamination zu haben. Das heißt, wenn irgendwas passiert, dass sich das zum Beispiel ein Pilz oder eine bakterielle Infektion, dass sich die nicht ausbreitet in diesen Mini-Organen. Und dafür brauchen wir eben Wegwerfartikel wirklich, die wir dann eben mit diesem Roboter anbieten. Mhm. Genau. Ich glaube, da müssen wir vielleicht mal einen Schritt zurück. Also wir waren ja bei den Mäusen und Tierversuche braucht man ja, um irgendwie Medikamente oder Kosmetik oder was zu testen. Ne? Und eigentlich hat man ja die Mäuse oder andere Tiere nur genommen, weil man keine Menschen nehmen möchte. Ne? Aus ethisch ist schon fast zu wenig. Also aus solchen Gründen, nur dass man dann für was Ethisches keine Menschen für Versuche zu benutzen und Dinge gut ausgereift zu haben, bevor man dann in die klinischen AB-Tests und so weiter geht, dass man das da Tierversuche nimmt. Und die Tiere sind ja eigentlich nur ein Näherungsversuch. So, und ihr sagt jetzt, wir brauchen keine Tiere, sondern wir können eigentlich viel effizienter, viel effektiver direkt am Menschen, nur nicht am Menschen, sondern an der entsprechenden Zellkultur, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Also wenn man jetzt ein Medikament, was auf Hirn wirken soll, dann nimmt man halt, züchtet man ein Stück Hirn und benutzt das. So habe ich es verstanden, ne? Ja, das ist genau richtig. Wir sind praktisch die Vorstufe zu den klinischen Versuchen. Genau. Und umso ausgereifter diese Vorstufe ist, umso weniger Probleme bereitet man nachher dann den Menschen, die sich für solche klinischen Tests zur Verfügung stellen und so weiter. Genau, auch jetzt ist es ja bereits so, dass die an den Mäusen getesteten Sachen dann an die Menschen weitergehen in diese klinischen Studien. Mhm. Und wir sehen da eben auch schon, dass es so häufig einfach nicht funktioniert, ne? Dass ein neues Medikament zum Beispiel für Alzheimer in der Maus perfekte Werte liefert. Ja, das ist wirksam, das ist sicher. Und schon geht man in die klinische Studie zum Menschen hin, auf einmal funktioniert es nicht mehr. Ja, und das ist ein Riesenproblem, was wir eben durch diese menschlichen Zellkulturen wirklich ganz elegant umgehen können. Denn da gibt es auch schon Veröffentlichungen von Wissenschaftlern, die eben gezeigt haben, dass einfach, weil es menschliche Organismen sind, wir deutlich, deutlich relevantere, also für die Zukunft, für die klinischen Studien, aussagekräftigere Ergebnisse bekommen. Okay. Genau, da hätte ich jetzt zwei Fragen zu. Das eine ist, wahrscheinlich gibt es ja unglaublich viele Konventionen, auf die sich diese Industrie geeinigt hat, die auf einmal jetzt darüber, dass ihr eigentlich einen cooleren, direkteren Weg geht, gebrochen werden. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, weil die alle ja wahrscheinlich denken in Tiere vor klinischen Studien. So, das wäre meine eine Frage. Und dann vielleicht davor nochmal, ist das, also was sagt denn jetzt da die ethische Debatte zu, kann man jetzt einfach so Hirnzellen züchten? Ist das, also da muss ich zugeben, dass ich jetzt ethisch völlig überfragt bin. Ja, einmal zu deinem ersten Thema, von der regulatorischen Seite, wie wir es immer nennen, ist es natürlich so, dass wir den Status quo brechen, aber wir eben auch merken dadurch, dass es so eine forschungsgetriebene Industrie ist. Ja, also das ist, glaube ich, mit die innovativste Industrie, die Pharmaindustrie, was da an Geld für Forschung ausgegeben wird, sind diese Mini-Organe fast jedem schon ein Thema. Also jeder weiß, dass es sie gibt. Die FDA, das ist so die Medikamentenbehörde, sag ich mal, in den Vereinigten Staaten, hat letztes Jahr schon gesagt, okay, wenn ihr ein Medikament an den Markt bringen wollt, könnt ihr das an Tieren testen oder an Alternativen. Okay. Also da sind wir gerade an so einem Moment, wie es gerade mit den Elektroautos praktisch passiert, dass diese Alternative offiziell jetzt erlaubt ist, okay, und eben auch promoted wird. Und in diesen Punkt gehen wir halt rein. Ja, weil das ist ja ein unglaublich wichtiges Signal, was dann manchmal, also ich habe es mit anderen Geschäftsideen erlebt, dass das dann 10, 20, 30 Jahre dauert, ja. Also bevor die Öffnung da ist, einen anderen Weg zu gehen. So, und da kann man alt bei werden. Ja. Nee, aber das ist doch toll. Nee, und so das war gesehen jetzt gerade, FDA war England oder USA? Das in den USA. Okay. Genau, und so gesehen ist unser Timing eben sehr gut. Aber wir wissen, dass wir ohne diesen Austausch, das ist ja nicht so, dass wir jetzt 5 Jahre im Stillen entwickeln und dann hier wäre das Paul-Ehrlich-Institut da hingehen und sagen, hey, das ist unsere Lösung. Wir müssen jetzt mit den Leuten reden, den Fragen oder die Fragen, was sie denn wollen. Und dann arbeiten wir zusammen daran, dass es eine Lösung ist, die nachher umgesetzt werden kann. Ja, also das ist ja quasi B2B-Vertrieb, aber eigentlich sogar noch fast ein bisschen schwieriger, ne? B2-Institutionen Vertrieb. Gut, denen wollen wir jetzt keine Produkte verkaufen, aber natürlich, das ist die Leitplanken. Ihr wollt mit denen die geben zusammen die üben, ne? Ihr wollt deren Rationalität, wenn sie auf sowas drauf gucken, was würde sie stören, was würde sie freuen. Ihr braucht Anwender, damit ihr kapiert, was andere Anwender überzeugen würde. Genau, und es wäre natürlich sehr elegant für uns, wenn die Standards, die nachher geschrieben werden, so geschrieben werden, dass sie praktisch mit unserer Lösung sehr kompatibel sind. Verstehe. Also ja, also quasi auf die Regulatorik Einfluss nehmen, indem man mit etablierten Institutionen die Denkpfade vordenkt, ne? Genau. Ausprobiert. Und, das heißt nicht, dass wir alles vorgeben. Ich meine, wir sind sehr jung, wir sind ein kleines Unternehmen. Wir müssen natürlich auch diese ganze geballte Erfahrung von diesen Institutionen nutzen. Und das ist für uns auch eine enorme Hilfe immer. Okay, so und gib uns mal ein Gefühl dafür, wo er steht, also mit dieser Idee. Gibt es schon so einen Roboter? Habt ihr schon mal einen verkauft? Seid ihr schon mit Wissenschaftlern, Instituten wie jetzt Paul Ehrlich, habe ich richtig gesagt? Institut irgendwie. Gibt es schon welche, die mit euch zusammenarbeiten? Sitzt ihr noch am grünen Tisch und schreibt Businesspläne? Wo steht ihr? Den grünen Tisch haben wir vor einer Weile verlassen. Das war so unsere, ich sag mal, Corona-Aktivität, wo wir den ersten Businessplan geschrieben haben, den ersten Prototypen tatsächlich auch gebaut haben. Und jetzt ist es so, dass wir vor einigen Wochen den ersten Verkauf tatsächlich gemacht haben. Und der Plan ist jetzt, die Entwicklung unseres ersten Produktes bis Ende 2023 abzuschließen. In den nächsten 4 Wochen. Genau, das ist unser Weihnachtsgeschenk praktisch, ja. Dass das Produkt soweit steht. Und dann starten wir in 2024 mit unserem Early Adopter Programm. Da haben wir das Ziel, unseren Roboter an 10 verschiedene Institutionen zu bringen. Das sind einmal klassische Forschungseinrichtungen, wie du gesagt hast. Na, das kann eine Uniklinik sein, das kann ein Fraunhofer-Institut sein. Aber dann sind es eben auch diese Labore, die gerade Tierversuche machen. Da gehen wir zu denen hin und sagen, ey, liebe Leute, ihr kennt die Technologie, die eure Tiere ergänzen oder ersetzen kann. Lass uns doch mal einen Vergleich fahren. Ja? Wir gucken uns jetzt genau diese 10 Medikamente einmal auf unseren Modellen und auf den Tiermodellen an und können dann wirklich sehr gut validieren und Daten generieren, um zu überzeugen, dass wir besser sind. Ja, verstehe. Okay, ziemlich klare Roadmap. Sag noch mal, ihr habt jetzt einen Roboter verkauft. Und das ist also, darf ich mir auch richtig vorstellen, also quasi das ist, da wird eine Maschine von A nach B transportiert und die arbeiten da jetzt dran und von B nach A wird Geld geschickt. Ja, ist ganz einfach. Wir setzen uns Anfang Januar in VW Transporter oder so, fahren den Roboter nach Frankreich, weil da unser Kunde sitzt, geben denen eine kurze Einweisung und dann fahren wir nach Hause. Kurz noch einmal den materiellen Punkt vorweg. Was kostet denn dann so ein Roboter? Was für eine Dimension sind wir jetzt? Sind das Zehntausende? Sind das Hunderttausende? Nein, also wir sind schon noch ganz klar im fünfstelligen Bereich. Ja, die Sachen werden größtenteils aus Standardkomponenten zusammengebaut. Natürlich ist da noch viel Arbeit auch von unserem Team mit drin. Aber wir müssen eben auch gucken, dass diese Lösung zugänglich bleibt für viele Labore. Ja, wir wollen nicht nur 2 Roboter an Roche verkaufen, wo man dann auch 2 Millionen pro Stück gerne nehmen kann. Wir wollen wirklich eine Lösung anbieten, die flexibel genug ist, aber die auch zugänglich genug ist, dass es eben auf der ganzen Welt, in jedem Labor, in jeder Klinik verwendet werden kann. Okay. Ja, dann doch nochmal zur Ethik zurück. Also was sagt eine Ethikkommission dazu? Ist das da ein Thema, ein diskutiertes Thema? Ich glaube, gerade hier in Deutschland war ja da war ich noch sehr jung, vor wahrscheinlich 10 Jahren, diese Debatte sehr groß um Stammzellen. Ja, also dass man aus einem Embryo praktisch Zellen entnimmt und die in jedes mögliche Organ oder Gewebe nachher umwandeln kann, war ja ein Riesenthema. Ob dann Embryos geboren und dann gekillt werden, nur um diese Zellen zu erzeugen. Da sind wir mittlerweile zum Glück einen Schritt weiter. Das ist der erste Punkt. Also mittlerweile, man braucht keine Embryos mehr. Genau, mittlerweile kann man Stammzellen aus normalen Zellen praktisch gewinnen. Und der zweite Punkt ist, dass eine Tierstudie rein von den ethischen Voraussetzungen und von den Anforderungen, die man erfüllen muss, viel, viel aufwendiger ist als so eine Zellstudie, die wir machen. Wir müssen das praktisch nicht anmelden, wenn wir sagen, okay, wir machen jetzt aus Stammzellen ein kleines Gehirn. Das kann man praktisch so loslegen. Ich sag mal, wenn man gewisse Laborstandards erfüllt, während die gleiche Tierstudie erstmal in der Uni oder dann deutschlandweit eben vor einer Kommission wirklich verabschiedet werden muss. Und das liegt daran, dass es beim Tier ein Lebewesen ist, ein Ganzes. Und bei dem ersten ist es kein Lebewesen, sondern wie würde man das nennen? Ein Organ halt, ne? Genau. Wahrscheinlich ist es ein Organismus. Und es ist schon ganz klar so, dass zum Beispiel ein Mini-Gehirn in der Lage ist, wirklich logisch zu denken. Aber was eben fehlt, ist wirklich dieses Bewusstsein. Es kommen ja keine äußeren Einflüsse dazu. Also es gibt ja kein Ohr, kein Auge, kein sonst was. Und die Reaktion, ne, dass sich dann ein Muskel bewegt oder so, das findet ja auch nicht statt. Also ein Mini-Gehirn kann man sich fast wie so ein Mini-Computer praktisch vorstellen, der in der Lage ist, zu denken, also logische Operationen durchzuführen, aber vielmehr auch nicht. Und du bist jetzt, Gehirn ist jetzt einfach nur ein Anwendungsbeispiel oder ist das tatsächlich auch das dominante Thema? Man mag es kaum glauben, aber das am besten etablierte Mini-Organ bisher ist das Gehirn, weil es tatsächlich recht einfach ist, zumindest ein grundlegendes Gehirn zu bauen. Nachher, wenn man das natürlich wirklich an uns annähern möchte, wird es wahrscheinlich unendlich schwer. Ein anderes, zweites, für uns sehr interessantes Organ ist die Leber, weil jedes Medikament muss auf die sogenannte Toxikologie untersucht werden, also ist es schädlich für uns. Und da kann man ganz viel auch schon in der Leber rausfinden, weshalb das auch ein Thema ist, was wir angehen. Prinzipiell ist unser Roboter aber offen für jedes Organ. Gut, okay. Also wir haben jetzt ein Gefühl, wie weit der steht. Also erstmal Kompliment. Hat Corona sich doch auch für euch richtig gelohnt. Ne? Lange am grünen Tisch. Jetzt der erste Verkauf ist, glaube ich, immer der schwerste. Also super. Sag doch mal so ein bisschen, was hast du jetzt mitgebracht? Also was können wir mal geschäftsmodellmäßig arbeiten? Wo sind die Pains, vor denen ihr gerade steht? Der größte Pain, da ist eben sehr B2B lastiger Markt ist, sind auf jeden Fall die Verkaufszyklen, also vom Erstkontakt bis zum letztendlichen Verkauf. Ne? Wie managen wir den Funnel? Wie bauen wir eine langfristige Kundenbeziehung auf? Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Und dann vielleicht auch, wie man als kleines Unternehmen, als kleines Startup eben mit Riesenkonzernen gut zusammenarbeitet, weil es kann ja, wenn wir ehrlich sind, keiner garantieren, dass es uns in 5 Jahren noch gibt. Und was macht denn das große Unternehmen, was vielleicht 10 von unseren Geräten überall auf der Welt rumstehen hat? Okay, gehen wir da mal rein. Ich hatte mal lange einen Kunden, der war auch mal hier im Podcast X-Spectrum. Die waren so ein bisschen ähnlich unterwegs. Sie hatten ganz speziellen Technologie, um den Aufprall von Atomen in Farbe, ich sage jetzt mal zu filmen, das ist jetzt sehr unterkomplex und es gibt irgendwie 120 Institutionen in der Welt, die sowas an sowas Nachfrage haben. So, ne? Da versuche ich jetzt mal so ein bisschen meine Learnings damals. Also als ich mit denen anfing zu arbeiten, habe ich erstmal getestet, kennt ihr die Rationalität eurer Kunden? Dann haben wir so Persona-Arbeit gemacht, ne? Also mal so 2, 3 mögliche Personas skizziert. Und was glaubt ihr, was die von eurer Kamera denken und was wären deren Vorbehalte und was wären die Vorteile? Und dann haben wir die angerufen. Also wir haben sozusagen versucht, echte Menschen, die auf Konferenzen kennengelernt hatten und so. Und dann war ich total, ich war ganz kleinlaut danach, weil ich war mir so sicher, dass sie das nicht, da nicht so tief drin sind. Aber sie waren super tief drin. Und das ist auch ein Grund dafür, deswegen sie, glaube ich, am Ende auch erfolgreich geworden sind, bis heute erfolgreich sind. Aber das wäre so, glaube ich, diese Übung ist vielleicht zu wenig gesagt. Ich liebe ein Buch, das habe ich ja auch heute häufiger mal erzählt, Discipline Entrepreneurship. Da geht es eigentlich um sehr innovative Sachen im B2B-Bereich. Und es ist ein bisschen frustrierend, das Buch, weil es 24 Schritte, glaube ich, sind. Aber da vorne 3, 4 der wichtigsten Schritte sind wirklich, Menschen zu finden, die potenzielle Abnehmer sind, das Interesse zu erkennen, weswegen die mit einem zusammenarbeiten können. Es kann sehr unterschiedlich sein. Es könnte auch einfach sein, dass eine Abteilung in einer großen Firma mal den latest, hottest Stuff irgendwie, damit man wieder Vorstandstermine kriegt. Also die Rationalität in Großkonzernen ist sehr unterschiedlich. So, also zu versuchen, Leute zu finden, die ein Interesse haben, mit euch zusammenzuarbeiten, was für ein Interesse auch immer, und dann zu lernen, wie die da drauf gucken und so. Das ist laut Discipline Entrepreneurship, ist geschrieben von einem MIT-Professor, der im Jahr, ich weiß nicht mehr, 2-3 Dutzend innovative Startups auf den Markt bringt mit einer hohen Überlebenswahrscheinlichkeit. Also der weiß wirklich, was er tut. In den Shownotes bringe ich das Buch nochmal. Ja, also das würde ich jetzt erstmal sagen, das ist das Allerwichtigste. Wo siehst du euch denn da? Also wie gut würdet ihr die Rationalität möglicher Kunden schon beschreiben können? Zuallererst ist es essentiell, auf jeden Fall auf die Kunden zuzugehen, mit ihnen zu sprechen, weil wir eben auch merken, dass wir ganz vieles einfach nicht verstehen. Ein Pharmaunternehmen, was groß ist, funktioniert ganz anders als eine kleine Forschungsgruppe irgendwo. Ja, also da sind wir auch gewarnt, sag ich mal. Und deswegen würde ich sagen, das ist ein Prozess, der nie aufhört, der nie aufhören darf, weil wir eben noch diesen Vorteil haben. Wir sind sehr offen, wir sind nicht eingefahren in unseren Strukturen. Ich gehe selbst raus als Gründer, der gleichzeitig noch die Technologie versteht. Sag noch mal kurz für unsere Hörer, habe ich ganz vergessen, aber beschreib noch mal das Team. Was hast du denn für einen Hintergrund? Wie kommst du denn auf die wilde Idee, Mini-Organe zu züchten mit einem Mini-Roboter? Was ist dein Hintergrund? Ich bin Medizin-Ingenieur. Klassischerweise denken Leute da gleich ans Krankenhaus, neues Röntgengerät oder sowas. Und ich habe mich eben in diesem Studium auf die Biotechnologie spezialisiert. Das fing an wirklich mit dem 3D-Druck von Zellen und Gewebe in Australien tatsächlich. Ich bin für einen Forschungsaufenthalt darüber gegangen. Und da haben wir dann eben angefangen, an dieser Mini-Technologie, sag ich mal, zu arbeiten. Das ist sehr ähnlich wie 3D-Druck. Aber es ist eben viel mehr der Fokus darauf, schnell und standardisiert zu sein und nicht das ganze Herz zu drucken oder was okay, weiß ich. Okay. Da kommen wir gut her. Also das ist ja schon wahnsinnig eng am Thema, ne? Und dann gibt es, glaube ich, im Thema noch einen David, Maschinenbau, Automatisierung. Genau. Und Mauro, Serial Entrepreneur Software. Also Maschinenbau und Automatisierung, das, glaube ich, leuchtet ein, dass irgendwie super sinnvoll ist, wenn jemand einen Roboter baut, wenn er irgendwie sowas schon mal gemacht hat. Und Serial Entrepreneur Software, was heißt das? Genau, einmal kurz zu David, den habe ich in meinem MBA kennengelernt. Das heißt, wir sind beide auch stets aus geschäftlicher Sicht auf dieses Startup oder in diese Reise reingegangen. Wir haben das nicht wie vielleicht klassische Uni-Ausgründer, nicht so sehr technologiegetrieben gemacht wie viele andere. Mauro haben wir uns dann dazu geholt, tatsächlich über eine Online-Plattform, so ein Co-Founder-Matching. Echt? Welche denn? Vom Y Combinator. Ah ja, also why? In den USA. Wow, genau. Wow. Okay. Genau, ja, weil es eben genau darum ging, diesen Roboter auch intelligent zu machen, sag ich mal. Also sein Startup vorher hatte viel mit Computer Vision zu tun, also wirklich mit Kameras Daten erfassen, auszuwerten. Und genau das brauchen wir eigentlich auch. Wir müssen ja sicherstellen, dass unsere Mini-Organe so wachsen, wie sie wachsen sollen. Also für den Kontext, das kann manchmal 40, 50 Tage dauern, bis wir tatsächlich so weit sind, dass wir sagen, hey, das Organ ist, ich sag mal, erwachsen. Jetzt könnt ihr damit eure Medikamente testen. Mm. Und dazwischen gibt es allerhand Schritte, die wir eben überwachen, wofür Mauro dazugekommen ist, aber natürlich eben auch mit seiner Erfahrung uns allerhand geholfen hat, ich sag mal, schneller zu agieren, als wir es wahrscheinlich zu zweit gemacht hätten. Okay, cooles Team. Alle Achtung, Y-Combinator für die Hörer, die es nicht kennen, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber war so zumindest vor 5 bis 10 Jahren immer der absolute Vorbild, Accelerator, Incubator in den USA, super tolles Programm. Ich habe mir wahnsinnig oft angeguckt, was man davon lernen kann für die deutsche Gründungsförderung. Also schon die Elite-Institution. Ne? Und da, ja, und das ist auch immer noch so. Ich muss aber dazu sagen, wir haben das Programm nicht mitgemacht. Ja, wir waren in deren Matching-Plattform. Genau, ja, ja, alles gut. Okay, trotzdem eine gute Adresse, um einen Partner zu finden. Dann muss man ja erstmal wissen, absolut, dass das eine tolle Adresse ist. Und das muss der andere auch wissen. Also für die Hörer, die einen Co-Founder suchen, that's a good idea. Ist mir ehrlich gesagt neu, dass die eine Matching-Plattform haben. Gut, okay. Also das essentiell, die Rationalität der möglichen Kunden zu schaffen und essentiell, wie du eben schön beschrieben hast, vielleicht Interessen zu finden, jenseits von bei euch erstmal Roboter kaufen, weil dadurch, dass ihr ein Startup seid, fragt man sich dann, okay, sind die in ein paar Jahren noch da? Also vielleicht kann man irgendwas jenseits von jahrelang Roboter sagen. Wie lange dauert das, dass sich das amortisiert, kostenmäßig? Also wenn man so einen Roboter kauft und dann ja, sparst Mäuse ein, das ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig. Es geht relativ schnell. Okay. Also hängt natürlich davon ab, wie viel man den Roboter tatsächlich benutzt. Ja. Aber in der Regel ist es innerhalb von 1-2 Jahren erledigt. Ja, das wäre schon mal ein Ansatzpunkt, ne? Dass man sagt, okay, euer Geld habt ihr auf jeden Fall wieder drin. Für deine Karriere, deine Employability hast du irgendwie ein super innovatives Projekt gemacht, was dich intern weiterbringt, wo alle intern drüber sprechen. So, vielleicht ist man so ein bisschen PR-mäßig, ne? Und bei X-Spectrum, um nochmal darauf zurückzukommen, war, glaube ich, auch was die wirklich gut gemacht haben, die waren sehr vernetzt auf Konferenzen, auch eine kleine Szene, haben da aber dann professionelle Stände aufgebaut, haben da auch Geld in die Hand genommen, damit ein cooler Stand ist, cooles Design, damit sie gegen die Wettbewerber da auch dann gut aussehen, haben eine tolle Webseite gehabt, wo sie eben immer beschrieben haben, so habe ich es in Erinnerung, beschrieben haben, wie ihre Anlagen im Betrieb benutzt werden. Also es wäre zum Beispiel super, wenn euer französischer Kunde, wenn ihr dem alle 2 Wochen interviewt und er sagt so, okay, dass er so an dem dran bleibt und diese Story vermarktet. Ne? Auch auf eurer Website habe ich jetzt eben beim flüchtigen Drübergucken jetzt nicht gesehen, dass ihr schon Kunden habt. Also dieses, vielleicht das Einladen des Roboters, das da hinfahren und dann begleiten, wie die das nutzen, weil damit seid ihr eben nicht mehr ein Startup am grünen Tisch, sondern ihr seid wirklich eins weiter. Also es ist eine ganz andere Nummer. Ja, absolut. Die Website steht auf unserer Liste, dass wir die auch ausbauen und aktualisieren. Und wir machen es jetzt zum Beispiel auch oft schon so, wenn jemand unser Gerät, also jemand Fremdes, das zum ersten Mal benutzt, bekommt diese Person eben eine Anleitung. So, okay, so startest du das und so kannst du dein Experiment einrichten. Und dann filmen wir das. Ohne große Kommentare, einfach um rauszufinden auch, das ist, glaube ich, so ein klassisches UX-Ding, ja. Einfach um rauszufinden, okay, wo sind die Stolpersteine in unserem Prototypen? Was können wir daraus dann für das tatsächliche Produkt irgendwann mal schließen? Das ist jetzt zur Produktentwicklung total toll. Ich wollte aber eigentlich ein bisschen auf was anderes raus. Und zwar, wenn man selber ein Produkt erstellt und verkauft, dann hat man die Angewohnheit, über sein Produkt zu reden. Wenn aber euer Kunde darüber redet, dann redet er über den Nutzen, den es schafft. Oder auch nicht, ja? Aber den Nutzen, wofür er es anwendet, für welche Art von Versuchen. So. Und damit spricht er die Sprache eurer potenziellen anderen Kunden. Also wenn ihr das Matching herstellt, dass eure Anwender erzählen, was für Probleme in der Forschungsarbeit sie lösen, seid ihr ja super relevant für andere Anwender, selbst wenn sie euren Roboter gar nicht haben wollen. Ja, genau. Das versuchen wir natürlich auch jetzt zu pushen. Wir haben eben noch nicht die Pipeline an abgeschlossenen Projekten, dass wir das gut machen können. Aber das ist ein mega guter Punkt. Auch jetzt zum Beispiel die Nutzerin, die das letzte Woche benutzt hat, die war eben total happy, weil wir ihr einfach, die muss 3-mal pro Woche mit diesen Mini-Organen arbeiten. Ja. Und wir haben ihr einfach jedes Mal ungefähr 2 bis 3 Stunden Zeit gespart. einfach dadurch, dass sie die Platten, also die Organe wachsen auf so Plastikplatten, dass wir die in den Roboter stellen und dann geht's los und sie kann in der Zeit was anderes machen. Mhm. Ja, und genau, das ist das, worauf ich raus will. Das sind die Storys, glaube ich. Das sind die Storys, mit der er Relevanz schafft. Und das ist das große Problem, was wir alle haben, dass wir dann so verliebt in unser Produkt sind, dass wir über unser Produkt reden und nicht mehr über den Nutzen, den wir schaffen können. Und deswegen müssen wir irgendwie immer wieder versuchen, über Interviews, über was auch immer, uns in die Schuhe des Anwenders und seine Worte, wenn sich das dann wiederholt, Zeit sparen, wenn das dann 5 machen, dann wird daraus vielleicht dann auch die von mir aus Instagram-Kampagne, mit der man dann sehr, sehr, sehr zielgenau bestimmte Profile bearbeitet. Ja, absolut. Das ist essentiell. Und ich bedanke mich herzlich nochmal für die Erinnerung. Ich glaube, wir haben tatsächlich immer die Tendenz, übers Produkt zu reden. Da schließe ich mich nicht aus. Auch selbst, so sind wir alle. Ja. Selbst als ich sag mal, den Business Development Part, den ich mittlerweile übernehme, man kommt eben sehr schnell in diese Details rein. Da ist dieser Perspektivenwechsel regelmäßig auf jeden Fall wichtig, weshalb wir eben auch immer jenseits von irgendwelchen Vertriebsintentionen kontinuierlich versuchen, Interviews zu bekommen und mit Leuten zu sprechen, ey, wo tut's dir gerade richtig weh im Labor? Was ist dein Problem? Um das eben auch weiter zu verstehen und zu validieren. Vielleicht lass uns die Spur nochmal verfolgen. Gibt es sowas wie Influencer in eurer Branche? Also gibt es Menschen, die Versuche machen und darüber berichten und eine Gefolgschaft haben? Auf jeden Fall. Die gibt es, glaube ich, mittlerweile in jeder Industrie. Ja. Die sind vielleicht nicht oder vielleicht doch auch auf TikTok unterwegs. Solche Personen sind auf jeden Fall da, die ihre Forschung eben über Social Media auch promoten. Ist das eine Chance, mit denen zusammenzuarbeiten, dass die Versuche auf eurem Roboter machen und darüber berichten? Weil total. Und muss man sich ja vorstellen, das ist dann vielleicht nicht direkt der Pharma-Manager. Ja. Sondern es ist, weiß ich nicht, die Tochter des Pharma-Managers, die bei Instagram gesehen hat, oh, da ist ein Roboter, der Tierversuche ersetzt. Hey, Papa, warum macht ihr eigentlich noch Tierversuche? Mhm. Können ja solche kleinen Dinge sein, die man aber nicht unterschätzen darf, weil klar, wir haben auch gedacht am Anfang, Instagram, müssen wir das wirklich machen? Mittlerweile würde ich sagen, ja, müssen wir machen, weil wir haben nichts zu verlieren. Mhm. Ja. Ja, und vielleicht bei LinkedIn kann man da auch sehr, sehr spezifisch gucken, welche Profile, also die Menschen, die sich für euer Produkt interessieren, was würde bei denen im Profil stehen, was die machen und dadurch dann eine Replizierbarkeit und dann zu versuchen, ja, so eine kleine Tribe, nennen die Amis das irgendwie, so 100, die relevant sind und mit denen man sich darüber austauscht und wo man dann so eine eigene Community schafft, ne? Genau, das ist mega wichtig und auch ein kleiner Disclaimer, da haben wir auch was vor, dass wir so eine Community auch hier in Hamburg erstmal etablieren wollen, weil wir eben auch sehen, dass da ganz viel Inselwissen irgendwo ist. Jeder macht so seine Zellkultur für sich und wir wollen eben auch versuchen, das da zusammenzubringen, um eben, ja, sowas zu schaffen. Ja, toll, ja. Ja, also ich arbeite häufiger mit Hanse Ventures, ein Company Builder hier in Hamburg zusammen. Und einer der Geschäftsführer, Jochen, der sagt immer wieder, B2B-Influencer-Arbeit ist noch völlig, also das Potenzial ist noch überhaupt nicht ausgeschöpft. Sowohl für Vertrieb, wie für Produktentwicklung, Marktresearch und so. Und das sieht man ja, dass man da ab und zu wirklich abgefahrene Sachen, wo man denkt, das ist ja so nischig. Aber umso nischiger, umso besser. Ja, weil man dann eben spitz ist und relevant ist. Ja. Okay. Also das ist das zu. Und du sagtest ja eben, in der Eröffnung dauert wahnsinnig lange. Es gibt natürlich Vertriebstrainer für B2B. Ne? Einen hatten wir hier mal im Podcast, Martin Strauß. Müsst ihr mal anhören. der eben genau diesen Beziehungsaufbau, der das so genau beschreibt. Ich weiß noch, er hat das dann so beschrieben, es wäre so ein bisschen, die meisten machen Vertrieb, als wenn sie auf der Straße einen alten Freund wieder treffen, nach 10 Jahren und als erstes sagen, weißt du, was mir gerade passiert ist? Ich habe gerade oben im Büro an dem und dem geschrieben. So, ne? So wäre der typische Vertriebsfehler, dass man also das, also dass man 10 Jahre vergisst, so, und also mit solchen Bildern arbeitet, also kann ich sehr empfehlen. Und vielleicht macht das ja auch Sinn, da ein bisschen Geld zu investieren, ne? Und, weil da kann man wirklich viel Zeit bei sich selbst sparen. Es macht dann auch mehr Spaß, wenn es funktioniert. Ich habe mich selbst viele Jahre trainieren lassen, einmal die Woche, 1 Stunde. Ja, und dann kann man vielleicht die von der Lead Generation bis zur Entscheidung, ne, es wird ja in so einem Konzern nie schnell gehen, aber vielleicht sind es dann nicht 18 Monate, sondern 6 oder so. Total. Und da sind wir, glaube ich, auch immer recht bodenständig, hanseatisch unterwegs. Wir wissen, dass wir auf jeden Fall Trainingsbedarf haben. Und deswegen machen wir auch ein Startup, weil es ein paar Sachen gibt, die wir eben lernen wollen und dann auch, ich sag mal, auf dem Weg lernen. Das ist total wichtig. Und was ich gemerkt habe, was mir total geholfen hat, ist eben so ein CRM zu etablieren. Also, dass man regelmäßig Erinnerungen bekommt, hey, hier ist der Kontakt. Also CRM, Customer Relationship Management. Genau. Ne, also quasi in der Datenbank, die vertrieblich ausgerichtet ist und wo man dann jeden Lead einträgt, wo man dann Daten, das habe ich damals auch mal ganz brav gemacht, Daten, dann muss ich wieder anrufen. Und wenn ich dann reingegangen, bei mir war immer montags 14.30 Uhr habe ich Vertrieb gemacht. Super hart verankert. Gute Zeit, weil die meisten montags keinen Bock haben zu arbeiten. Nach dem Mittagessen sowieso nicht. Wenn man dann anruft, haben die eher Lust irgendwie als Freitag 16 Uhr, wenn sie nach Hause wollen. Richtig. So, und dann hatte ich immer in meinem CRM die Daten, wen ich jetzt in welcher Reihenfolge und dann nicht lange nachdenken, das Gesprächsprotokoll, die Vorbereitung vom letzten Mal, wo ich ihn nicht erreicht habe oder das Gesprächsprotokoll, wo ich ihn erreicht habe, hat eingetragen. Einmal lesen, 20 Sekunden anrufen, okay, jeden zweiten, jeden oder 4 von 5 erreicht man sowieso nicht. Also nicht lang zappeln, einfach so. So war es, war mein Vertriebsleben. So ähnlich bei dir? Ja, genau. Da muss man auch über seinen eigenen Schatten springen und das durchziehen. So läuft das bei uns auch. Ich versuche, die Kontakte zu pflegen. Und sei es halt einfach mal. Was für eine CRM benutzt ihr? HubSpot benutzen wir. Ah ja. Das ist, glaube ich, nicht so super bekannt, aber die haben für Startups wirklich extrem gute Angebote. Okay, ja, also CRM hilft. Tja, macht ja ganz schön viel richtig. Wie sieht es denn aus mit der Kohle? wie lange habt ihr denn noch Geld? Also wie lange oder wie viel müsst ihr verkaufen im Jahr, damit ihr lebensfähig seid? Ihr macht es nebenberuflich wahrscheinlich gerade, oder? Nee, wir sind alle Vollzeit dabei. Alle Vollzeit, genau. Wow. Also 5 Leute Vollzeit im Moment. Wir haben die ersten 2 Angestellten. Und wie viele Roboter wir verkaufen müssten, das geht wahrscheinlich schon so in die Richtung von ja ungefähr 1 Roboter pro Monat. Aber das reicht uns nicht. Oder das wird auch langfristig nicht reichen. Wir müssen wachsen. Das heißt, wir haben jetzt gerade Geld bis Mitte des nächsten Jahres und wollen aber eben die erste Finanzierungsrunde jetzt Anfang 2024 schließen, um eben uns selbst zu professionalisieren. Heißt zum Beispiel, ne, Vertriebsstrukturen weiter aufbauen, aber eben auch, um das zu liefern, was wir versprechen. Also wir brauchen jemanden, der die Roboter auch baut. Das können nicht unsere Ingenieure machen. Die sind dafür da, das Produkt zu entwickeln. Ja, das heißt, wir wollen jetzt im Team wachsen, damit wir eben auch schnell genug sind, um richtig gut auf den Markt zu kommen. Okay. Klingt nach viel Geld, das ihr braucht. Ja, wir peilen jetzt ungefähr 2 Millionen Euro an. Wie ist denn die momentan die Atmosphäre? Insgesamt ist ja ein bisschen harte Zeiten gerade zum Fundraisen. Ist im Health Tech ein bisschen anders? Fragezeichen? Health Tech allgemein ist wahrscheinlich noch eine der Industrien, die neben AI und Climate funktioniert. Aber es ist schon so, also die VCs merken, dass deren Investoren auf einmal hohe Zinsen haben. Das heißt, es gibt Opportunitätskosten. Ja, also man kann das Geld jetzt für ein paar Prozent gut anlegen, man muss es nicht in Hochrisikoanlagen stecken. Das heißt, ja, viele sind etwas vorsichtiger, viele lassen sich gerne unterhalten, da muss man dann auch konsequent sein. Also nicht noch in das fünfte, sechste Meeting mit den Leuten gehen, sondern auch die Entscheidung wirklich forcieren. Und da merken wir schon, dass vor allem auch in Deutschland große Vorsicht herrscht und man dann auch auf sein Bauchgefühl hören muss. Also es gibt Investoren, da haben wir relativ schnell jetzt Klick gemacht und da merkt man, ah, okay, die haben Lust. Und dann muss man die anderen auch wirklich mal schließen. Und sucht ihr eher noch, könnt ihr euch noch vorstellen, mit Business Angels zusammenzuarbeiten, wenn die paar hunderttausend, was ja manche machen? Absolut. Also die Runde jetzt wird auch höchstwahrscheinlich eine Runde mit Wandeldarlehen sein, keine Equity-Runde. Ja. Und solange ein Business Angel ein relevantes Netzwerk oder relevante Fähigkeiten mit einbringen kann, sind wir total offen auch für Business Angels. Okay. Klar, das sind keine 50.000 Euro Tickets mehr, sonst, naja, wäre unser Cap Table ein bisschen unordentlich. Mhm. Aber wenn es da Leute gibt, würden wir nie wirklich von vornherein Nein sagen. Okay. Kennst du AddedValue.io? Ja. Das ist schon ausprobiert. Genau, die haben uns freundlicherweise einen Brief geschickt. Ich glaube, das hing mit unserer Gründung tatsächlich zusammen. Haben die im Handelsregister geguckt und uns einen Brief geschickt. Und dann habe ich mir da mal die Datenbank angeschaut. Genau. Okay. Ist ein Partner der Gründerplattform. Den arbeite ich schon ein bisschen länger zusammen. Vielleicht für die Hörer, die es noch nicht gehört haben. Also was die machen ist, sie einerseits Menschen helfen, gutes Pitch-Deck zu machen. Du kannst also dein Pitch-Deck dahin schicken und kriegst dann so ein 20-minütigen Video, ich glaube sogar kostenlos oder für kleines Geld, wo die durchs Pitch-Deck gehen und sagen, was ihnen auffällt. Und dadurch, dass sie nichts anderes machen, ist das dann schon sehr fundiert. Und dann haben die aufgebaut eine Datenbank mit Business Angels. Das heißt, jeder, der in ein Unternehmen investiert, das ist ja im Handelsregister. Diese Daten kann man sich ziehen. Die gucken sich dann halt an, wie oft meinetwegen eine Person finanziert der typischerweise, sagen wir mal, in Restaurants. Und dann vertaggen die den Restaurants. Und wenn dann ein Pitch Deck kommt mit einem spannenden Restaurantansatz, was da passen könnte, dann schlagen die das anonym dem vor, wenn denn der Gründer das möchte. So ist deren Marktantritt. Anders Bräutigam ist einer der Gründer. Machen die gut. Hast du schon ausprobiert, die Datenbank? Ja. Und? Ganz in Ordnung. Unseren Angel, der jetzt gerade drin ist, den haben wir da tatsächlich nicht gefunden. Den haben wir über eine Konferenz gefunden. Ah ja. Ich muss ehrlich sagen, so wirklich kalt auf Leute zugehen, ist schon nochmal eine deutlich größere Hürde, als wenn man die Leute irgendwo mal persönlich wenigstens getroffen hat. Ja, das kann ich verstehen, ja. Zumindest in unserem Bereich, das ist eben auch nicht wirklich selbsterklärend, was wir tun. Mm. Ja, und ich weiß auch nicht, ob die so weit sind, dass sie wirklich Health Tech, also ob es genügend Traffic von Health Tech Investoren gibt, sodass man dann über automatisierte Handelsregister lalalala die richtigen irgendwie selektiert hat und denen euer Pitch-Deck vorlegt. Wenn, müsste das ja eigentlich spannend sein für die, aber wahrscheinlich. Also ich habe es bisher dann schon noch recht manuell gemacht. Ich habe mir dann schon angeschaut, okay, wo haben die investiert, passt das ungefähr? Ja. Das musste ich dann schon so angehen, aber es gibt eben auch viele Leute, die aus diesem Bereich kommen, die da vielleicht selbst was gegründet haben und das jetzt verkauft haben, die dann natürlich das Wissen und auch die Firepower haben, auch mal so ein Health-Tech-Startup wirklich zu unterstützen. Mhm. Okay, und also den, wo du hoffst, dass das jetzt klappt, den hast du auf einer Konferenz kennengelernt. Den haben wir schon geclosed, das hat geklappt. Okay, ja. Ah, super, toll. Glückwunsch. Wow, Lukas. Ja, also, I think we leave it here. Ich bin beeindruckt, was für einen tollen Weg ihr schon gegangen seid, wie weit ihr gekommen seid. Das droppst du jetzt so ganz langsam in der letzten Minute, dass ihr schon einen Angel geclosed habt. Die meisten würden damit wahrscheinlich vorne anfangen. Sehr sympathisch. Toll, okay. Viel Erfolg. Vielen Dank. Keep in touch. Ja, auf jeden Fall. Danke für die Einladung. Für uns hilft es natürlich auch immer, unsere Mission, unser Produkt auf die Welt zu tragen. Ja, ihr müsst jetzt keinen Roboter mit nach Hause nehmen, Aber einfach, dass ein Bewusstsein da ist für die Themen, um die wir uns kümmern, ist uns persönlich auch sehr wichtig. Und naja, wir gehen es im Team immer so an, dass wir sagen, ja gut, der schwere Teil kommt noch, weil es ist wirklich Startup ist so, man wächst mit seinen Herausforderungen. Wir haben gefeiert, als wir den Angel zugemacht haben, auf jeden Fall. Jetzt stehen wir aber halt vor der nächsten Felswand, wo wir denken so, boah, jetzt müssen wir tatsächlich ein Produkt verkaufen und Geld verdienen. Mhm. Oder boah, jetzt müssen wir mit einem institutionellen Investor sprechen. Das sind nochmal andere Sachen. Aber auch da denken wir, gut, wir haben jetzt ein schönes Momentum, das nutzen wir jetzt und machen weiter. Und dann kommen die nächsten Aufgaben ja, ganz sicherlich auch wieder. Das ja, ist eben das Schöne, warum wir auch gegründet haben. Ja, ein holländischer Freund hat mal zu mir gesagt, don't expect it to be easy. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man das Mindset hat, einfach wird's nicht, aber wir wachsen mit den Aufgaben. Genau, und eine gewisse Naivität zum Anfang ist auch wichtig, weil sonst fängt man nie an. Ja, jetzt strahlst du richtig. Also schade, dass wir keine Kamera drauf haben. Das ist irgendwie toll. Okay, und ihr habt ja auch, hast du schon gesagt, IFB, Ramp-Up-Finanzierung drin. Also ihr habt da ein bisschen staatliche Finanzierung auch eingesammelt, um erstmal so weit zu kommen. Das ist ja auch so ein bisschen Credibility. Ja, super, das wird bestimmt. Toll, dann können wir irgendwann, können die Mäuse brauchen nicht mehr für Tierversuche herhalten. Können sie wieder Mäuse sein, genau. Ja, können sie wieder Mäuse sein, ja. Richtig. Okay, danke, Lukas. Vielen Dank. Moore heißt eure Firma. Richtig. MO:RE. Richtig. Das Moore. Steht. Lukas von Moore. Ja, steht genau, für. Das steht für Modern Research. Genau. Cool. Bye bye. Der Ideencoach Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaborX Hamburg. Redaktion: Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung: Erik Uhlendorf.